Es ist Zeit, diesen Weg nicht weiter zu gehen. Viel zu lang führt er mich schon nirgendwo hin. Es ist Zeit, es endlich einmal einzugestehen. Bei diesem Ziel komm ich nie an. Wahrheit, Schmerz. Es ist Zeit, diesen Traum nicht weiter zu träumen. Viel zu lang treibt mich die Hoffnung tiefer hinein. Heute lass ich ihn los und es fällt mir so schwer. Mach die Augen auf und ich fühl mich leer. Es ist Zeit, ich weiß, Wahrheit schmerzt. Jetzt einfach umzudrehen und diesen ganzen Weg zurückzugehen. Von allen Schritten kostet der am meisten Kraft. Freiheit spüren und nicht noch mehr von meiner Zeit verlieren. Was hab ich so lang gemacht? Wahrheit schmerzt. Ich hab Angst, was bleibt denn noch, wenn all das hier fort ist? Viel zu lang war das scheinbar alles, was zählt. Heute lass ich los und ich weiß nicht, was wird. Aber alles ist gut, was mich weg von ihr führt. Es ist Zeit, ich weiß, Wahrheit schmerzt. Jetzt einfach umzudrehen und diesen ganzen Weg zurückzugehen. Von allen Schritten kostet der am meisten Kraft. Doch ich will Freiheit spüren und nicht noch mehr von meiner Zeit verlieren. Was hab ich so lang gemacht? Wahrheit schmerzt. Es ist Zeit, diesen Weg nicht weiter zu gehen. Es ist Zeit, jetzt einfach umzudrehen und diesen ganzen Weg zurückzugehen. Von allen Schritten